Solcher Lehre entsprach dann auch die praktische Tätigkeit. Peter Canisius, einer der ersten Jesuiten, der Deutschland durch seine Anwesenheit und Wirkung segnete, schrieb im Jahre 1563 an den Juden und Jesuiten Leines, den damaligen Ordensgeneral, über die Freveltat der Hexen in Deutschland und die Art ihrer gerechten Bestrafung. Leines mahnt ihn nur zur Vorsicht bei diesen Bestrafungen. Ein Jude versteht aber unter Vorsicht stets nur ein sich selbst und die Seinen vor unangenehmen Folgen schützen. Einer der bedeutendsten Theologen des Jesuitenordens, Pater Gregor de Valencia, war es, der besonders von der Bayerischen Universität Ingolstadt aus die Wittelsbacher zu ihren ungeheuerlichen Hexenverfolgungen durch sein großes Werk Commentarii Theologici anpeitschte. Dem Hause Wittelsbach bereitete er unauslöschliche Schande, denn er widmete seine schauerliche Rechtsregel dem Herzog Wilhelm V. von Wittelsbach eigens zu. Darin heißt es, Zitat: Zur Folterung einer Person, die von einer anderen auf der Folter als Hexe angezeigt ist, genügt diese auf der Folter erpresste Anzeige, sobald irgendein anderes Anzeichen oder die Präsumption hinzutritt. Zitat Ende. Wie leicht man das Herausschreien irgendeines Namens durch Folterqualen erpressen kann, ist ja klar. Und so gab diese Anweisung dem Hause Wittelsbach die Richtschnur, Abertausende von Frauen den Flammen und dem Strick auszuliefern. Jesuiten mussten nach Rom melden, dass die Entvölkerung Bayerns infolge der eifrigen Anwendung dieser Rechtsregel von Seiten des Herzoghauses Wittelsbach bedrohlich wurde. Neben dieser theoretischen Anweisung zum Massenmord stehen völlig ebenbürtig die Aufhetzungen der Jesuiten Konzen und Drechsel im Beichtstuhl und auf der Kanzel. Der Herzog Maximilian I. aus dem Hause Wittelsbach folgte ihren Ermahnungen so eifrig, dass auch er als einer der schändlichsten Hexenmörder in der Weltgeschichte verzeichnet ist. Drechsel predigte zu seiner Regierungszeit von der Münchner Hofkanzel, Zitat: Die Zauberer und Hexen, die sich in großer Zahl in der Christenheit finden, bilden ein so großes Übel, dass es manchen fast unglaublich erscheint. So viele Tausende dieser höllischen Brut haben den Scheiterhaufen bestiegen und wir wollten ihre Richter der Ungerechtigkeit anklagen? Aber es gibt so kalte Christen, sie sind dieses Namens nicht würdig, die sich mit Händen und Füßen sträuben, dass man dieses verworfene Geschlecht ausrotte, damit vielleicht, wie sie sagen, gegen Unschuldige gewütet werde. O ihr Feinde der göttlichen Ehre, hier nun beschwöre ich mit lauter Stimme und auf göttlichen Befehl die Herren, die Fürsten, die Könige, lasset die Zauberer nicht am Leben, rottet sie aus mit Schwert und Feuer, vertilgt werde diese verworfene Geschlecht, brennen mögen die Feinde Gottes, damit nicht des Teufels Reich von dieser Welt Besitz nähme. Zitat Ende. 38 Jahre wütete dieser jesuitische Aufpeitscher zum Massenmord von der Hofkanzel in München herab. Solche Stichproben jesuitischer segensreicher Tätigkeit ließen sich ins Endlose vermehren. Wir wollen nur noch die berühmten Jesuiten Adam Tanner und Paul Leimann zu Wort kommen lassen, die von der heuchlerischen Geschichtsdarstellung des Ordens als Männer hingestellt werden, die den Hexenverbrennungen entgegengetreten seien. Der Jesuit Adam Tanner, der Professor der Theologie in Ingolstadt, eine der größten Leuchten dieses edlen Ordens, hat ganz wie Leines zur Vorsicht in den Hexenprozessen geraten und ganz wie Leines damit nur seiner Besorgnis Ausdruck gegeben, dass die Volksempörung sich gegen den Orden wenden könne. Er schrieb im Übrigen ein Buch Theologia Scholastica, mit dem er das Haus Habsburg schändete, denn er widmete das Schandwerk dem berüchtigten Kaiser Ferdinand II. Darin heißt es, Zitat: Die gerichtliche Strenge gegen Hexerei ist nötig, um die Ehre Gottes zu rächen und die schwere Gott angetane Unbill durch schuldige Strafe zu sühnen. Es ist offenbar, dass Hexenmeister und Hexen als die schlimmsten und gefährlichsten Feinde des Menschengeschlechtes der gerechten Todesstrafe verfallen sind. Das Verbrechen der Hexerei ist so gefährlich und ansteckend als die Ketzerei. Schwer versündigen sich die Obrigkeiten, die dies Verbrechen der Hexerei unbeachtet lassen, diejenigen, welche die Verbrechen der Hexen und besonders ihre körperlichen Fahrten durch die Luft und ihren geschlechtlichen Verkehr mit dem Teufel bestreiten, sind nicht zu dulden. Zitat Ende. Die Menge der Hexen, die Tag für Tag vor Gericht durch die Folter zum Anzeigen anderer Personen gezwungen wurde, war, wie er zynisch feststellt, so groß, dass an vielen Orten nur wenige Weiber mehr übrig sind, da sie schon alle hingerafft sind. So also sieht die Abwehr der Jesuiten gegen den Hexenwahn aus. So aber auch ihr stiller Kampf gegen deutsches Blut. Paul Leimann, der zweite Jesuit, der nach Durst der Gesellschaft Jesu Fälschung gegen die Hexenverbrennung gewirkt haben soll und bis zur Stunde ein maßgebender Theologe der katholischen Kirche ist, ist voll hexengläubig und ein fanatischer Verfolger der Hexen. Ja, er bringt es fertig, dem Beichtvater folgende Anweisungen zu geben. Zitat: Weiß der Beichtvater aus der Beichte, dass das Weib unschuldig ist, so soll er doch nicht versuchen, beim Richter für sie zu vermitteln. Ein Ketzer kann auch, wenn er selbst seine Schuld leugnet, auf Zeugnis mehrerer infamer Zeugen zum Tod verurteilt werden. Hexen und Zauberer sind lebendig zu verbrennen, und wenn sie rückfällig oder unbußfertig sind, ist es verboten, dass ihnen ein Säckchen mit Pulver umgehängt werde, damit der Tod rascher eintritt. Zitat Ende.